Deutschlandfunk. Bevor es losgeht, ein kurzer Hinweis. Das folgende Kriminalhörspiel »Ein Dinosaurier für Professor van Dusen« aus dem Jahr 1987 enthält Begriffe und Stereotype, die heute als rassistisch erkannt werden. Wir haben uns dennoch entschlossen, diese Produktion zu publizieren, weil wir alle Folgen der historischen RIAS-Reihe »Professor van Dusen« zugänglich machen wollen. Solche Inhalte spiegeln die Rundfunk- und Zeitgeschichte, nicht aber die gegenwärtige Haltung von Deutschlandfunk Kultur. Hören Sie, meine Herren, hören Sie den Pfiff der Lokomotive. Welch lieblicher, welch erhabener Klang. Lieblich? Na, ich weiß nicht. Im übertragenen Sinne natürlich. Symbolisch, wenn Sie verstehen, was ich meine. Schauen Sie aus dem Fenster unseres luxuriösen, mit allen Errungenschaften modernster Technik ausgestatteten Pullmanwagens. Hier in dieser Wüstenei, wo noch unlängst die wilde Rothaut ihr Leben vertändelte in sinnloser, wohl gar blutiger Muße. In dieser Wüstenei, meine Herren, eilt heute ein amerikanisches Dampfross zielstrebig für was? Ein Bote, ein Wahrzeichen des unaufhaltsamen Fortschritts. Es ratterte durch den Süden des Bundesstaates Wyoming, das amerikanische Dampfross. Rechts und links eintönige Prärie. Am Horizont die Gipfel der Rockies im Schein der untergehenden Sonne. Und im Salonwagen tönte ein gepflegter Langweiler unablässig über die Segnungen des Fortschritts. Professor van Dusen hatte die Augen geschlossen. Vielleicht dachte er nach über seine atomare Strukturtheorie. Ich hielt mich an meinem Whisky fest, gähnt und döste ein bisschen vor mich hin. Ja, wie gesagt, die Lokomotive ist ein Wahrzeichen, ein Symbol des Fortschritts und des wirtschaftlichen Wachstums in unserem großen Land. Was ist das? Mein lieber Hedge. Professor? Werfen Sie einen Blick aus dem Fenster. Ermitteln Sie die Quelle jener beunruhigenden Geräusche. Ei, ei, Professor. Das darf doch nicht wahr sein! Indianer! Indianer! Wilde Rothäute, in blutiger Muße und in Mengen. Zu Pferd, Federn, Tomax, Pfeil und Bogen. Kriegsbemalung! Oh Gott, ein Überfall! Hilfe! Ein Indianerüberfall im 20. Jahrhundert! Machen Sie sich nicht lächerlich, guter Mann! Weiße sind auch dabei! Einer hat ein Megafon! Ladies and Gentlemen! Im Namen des Fremdenverkehrsvereins von Shenbone, Wyoming, dem vorzustehen ich die Ehre habe, darf ich Sie auf dem Boden unseres County herzlich begrüßen. Wir haben weder Kosten noch Mühe gescheut, Ihnen die Romantik des alten Westens vor Augen und Ohren zu führen. Authentische Shoshonen aus dem nahegelegenen Reservat präsentieren Ihnen einen Indianerüberfall, wie er sich vor 30, 40 Jahren hierzulande häufig abgespielt hat. Geben Sie sich diesem grandiosen Schauspiel hin, Ladies and Gentlemen, und denken Sie daran, wenn Sie die echte Atmosphäre des wahren Wilden Westens erleben wollen, des Westens, wie er wirklich war, dann besuchen Sie Shenbone, gute und preiswerte Unterkunft im Grand Hotel Fargo, inklusive Saloon und Bar. Was ist denn jetzt noch? Und nun noch eine Durchsage für Professor van Dusen, was? Falls er sich im Zug befindet. Professor van Dusen, was? Professor, das Grand Hotel Fargo zu Shenbone, inklusive Saloon und Bar, erwartet Sie eine wichtige und dringende Mitteilung. Ende der Durchsage. Ladies and Gentlemen, ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ich traute meinen Ohren nicht. Und sogar der Professor sah aus, als ob er sich ein bisschen wunderte. Sagend tat er nichts. Das übernahm unser Fortschrittsapostel, der die ganze Zeit unter der Bank gehockt und mit seinen falschen Zähnen geklappert hatte. Jetzt kam er wieder zum Vorschein und zeterte. Also, eine unglaubliche Unverschämtheit. Einen Herzinfarkt hätte ich kriegen können, meine Herr. Ich werde mich in Washington beschweren, an höchster Stelle. Warum denn gleich so böse? Das war doch nur ein Reklame-Gag und nicht mal ein schlechter. Typisch amerikanisch. Wirtschaft, Wachstum, Fortschritt. 5 Minuten Aufenthalt. Kümmern Sie sich um unser Gepäck, mein lieber Hedge. Wir steigen aus. Aber Professor, wir wollten noch zum Yellowstone-Nationalpark. Das wollen wir immer noch. Doch zuvor werden wir Shitbone einen kurzen Besuch abstatten. Tummeln Sie sich, mein lieber Herr. Zu Befehl, Professor Tummel. Das Grand Hotel Fargo stand gleich neben dem Bahnhof, nicht zu übersehen. Es war nämlich das einzige zweistöckige Gebäude in der ganzen Stadt Shinbone. Und die Stadt Shinbone war eine staubige Straße, einige hundert Meter lang, flankiert von windschiefen Holzfronten. Aber wenn sie auch aussah wie die sprichwörtliche westliche Geisterstadt, sie war keine. Das merkten wir spätestens, als wir das Hotel betraten. Jubel, Trubel, Heiterkeit. Schießwütige Alkoholiker, Spieler, leicht geschürzte Damen. Und dieses Etablissement nennt sich Grand Hotel. Das ist hier wohl eher das Inklusive, Professor. Saloon und Bar oder kurz Kneipe. Ja, willkommen, Fremde. Na, was trinkt ihr? Was gibt's denn? Whisky. Ja, wunderbar, dann schieben Sie gleich mal einen doppelten rüber, schöne Frau. Hatch, wir sind nicht hier, um dem Alkohol zu frönen. Sie haben eine Mitteilung für mich, Ma'am. Mitteilung? Was denn für eine Mitteilung? Eine wichtige und dringende, schöne Frau. Denn merken Sie auf, oder sterben Sie in Ehrfurcht. Vor Ihnen steht Professor Dr. Augustus van Dusen, die Denkmaschine, der große Wissenschaftler und mindestens ebenso große Amateurkriminologe. Mein Name ist übrigens Hutchinson Hatch, schöne Frau. Falls es Sie interessiert. Das glaube ich kaum, lieber Hatch. Darf ich Sie um die für mich bestimmte Mitteilung bitten, ne? Richtig, da war was. Band? Ja. Jeremy? Ja. Hier ist der Typ, auf den ihr wartet, dieser ulkige Professor. Erlauben Sie. Ma'am. Aber sicher, Professor. Was trinken Sie? Ich trinke nicht, gute Frau. Es geht aber nicht, Professor. Hier ist ein Saloon, hier wird getrunken. Kannst du Gift drauf? Wer gibt einen aus? Wer von den beiden Bent und wer Laramie war, habe ich bis zum Schluss der Geschichte nicht mitgekriegt. Einer war wie der andere, an die 100 Jahre alt, lang, dürr und krummbeinig, von Kopf bis Fuß in Fell und Leder. Wildwest-Zwillinge, Männer von wenig Worten und großem Durst. In einer etwas ruhigeren Ecke setzten wir uns an einen Tisch. Ich gab eine Runde aus, 3 Flaschen Whisky und für den Professor ein Glas Mineralwasser, was Bent und Laramie sehr verstörte. Wasser? Oh, das kann nicht gesund sein. Du sagst es, Partner. Ich kannte mal einen. Das war 70 in Tombstone. 73, Partner. Na ja, kann sein, Partner. Der trank auch bloß Wasser. Pferdendieb war, glaube ich. Falschspieler. Von mir aus, Partner. Jedenfalls haben sie ihm den Hals lang gezogen. Ja, draußen, ja. Am Cemetery. Ja, und das hat er nicht überlebt. Da kann man mal sehen. Ja, meine Herren. Ja, war ja auch so ein kleiner Interpretier. Gestatten Sie, meine Herren, dass ich den Fluss Ihrer zweifellos interessanten Reminiszenzen unterbreche. Was? Und zur Sache komme. Wenn ich recht informiert bin, haben Sie mir eine Botschaft zu bringen? Eine Botschaft? Nein, haben wir nicht. Einen Brief haben wir. Ja. Für Professor Van Dusen. Van Dusen. Ja, so dreifach. Van Dusen, wenn Sie gestatten. Okay, Fremder, also, wenn Sie dieser Professor Van Dusen sind... Professor Van Dusen? Aus New York, sage ich doch, Fremder. Also, wenn Sie der sind, dann haben wir einen Brief für Sie. Gib ihm den Brief, Partner. Ich? Du hast doch den Brief, Partner. Ich? Ja. Oh, wo denn, Partner? In deiner Waschbärmütze. Ach, richtig. Da ist er, ja. Geben Sie schon her. Sie da von Miss Gilmore. Und wer ist Miss Gilmore? Eine Paläontologin im Dienst des Amerikanischen Museums für Naturgeschichte in New York. welches bekanntlich in enger organisatorischer Verbindung mit meiner Hochschule steht. Ah, und daher kennen Sie sie also, Professor, diese Paläonto... Paläontologin. Ja. Die Paläontologie ist, wie Sie als gebildeter Mensch wissen sollten, mein lieber Hedge, die Wissenschaft von den vorweltlichen Lebewesen, wie sie uns als Fossilien, das heißt Versteinerungen in den geologischen Schichten prähistorischer Ausbildung erhalten sind. Ah, Sie meinen Dinosaurier und so. Und sowas buddelt sie aus, Ihre Miss Gilmore? Richtig, Fremder. Sie buddelt nach Knochen. Alter Knochen. Riesenknochen, ja. Und wir helfen ihr dabei, der kleinen Lady. Wenn ihr nicht gerade im Saloon sitzt und meinen Whisky trinkt. Ja, ja, ja. Was hat sie denn auf dem Herzen, Ihre Dinosauriersucherin, Professor? Hören Sie zu, Hedge. Sehr verehrter Professor von Dusen, wie ich erfahre, werden Sie demnächst hier durchreisen. Kann ich Sie überreden, einen kleinen Teil Ihrer kostbaren Zeit einer alten Bekannten zu widmen? Ich benötige Ihren kriminologischen Rat. Amateurkriminologischen Rat müsste es natürlich heißen. Man versucht, mich von meiner höchst ergiebigen Grabungsstelle zu vertreiben. Ich werde bedroht und bin womöglich in Gefahr. Darf ich auf Sie rechnen, Ihre Gwendolyn Gilmore? Datiert auf den 16. Juli 1902. Gestern? Wo hält Miss Gilmore sich zurzeit auf? Draußen hält sie. Was heißt das? Wo sie gräbt. Und wo ist das? Lassen Sie sich doch nicht jede Information mühsam aus der Nase ziehen, meine Herren. Im Norden. Am Fuße der Shinden Mountains. Wo das Reservat anfängt. Von den Rothäuten. Den Shoshonen. Ja. Wie kommen wir dorthin? Zu Fuß? Oh, besser nicht, Fremder. Das ist zu weit. 10 Meilen. Ja, 11, Partner. Auch gut, Partner. Also Mustang. Franco. Zu Pferd. Wie spät ist es, Hedge? 5 Minuten nach 11, Professor. Ach, zu spät. Meine Herren, Ben und Laramie heißen Sie ja wohl. Sie mieten 2 friedliche Gäule und stellen sich mit diesen morgen früh um 7 Uhr vor dem Hotel ein. Pünktlich. Haben Sie mich verstanden? Antworten Sie! Ja, wissen Sie, Fremder, mein Partner und ich, wir haben jetzt viel geredet. Ja, so viel wie seit Wochen nicht mehr. Unsere Kehlen sind ganz ausgetrocknet. Ja. Was meinen Sie? Lassen Sie, Professor, ich mach das schon. Schöne Frau, noch eine Flasche Whisky. 2 Flaschen! Besser gleich 3, Partner! Am nächsten Morgen, Schlag 7, warteten Ben und Laramie mit 2 tückisch aussehenden Biestern vor dem Hotel, wo wir, der Professor und ich, eine nicht sehr lange und nicht sehr angenehme Nacht verbracht hatten. Van Dusen war sauer, nicht wegen der Nacht, meinetwegen. Wenn Sie unser vorangegangenes Abenteuer in New Mexico kennen, ich sage nur Präsident Roosevelt, Thomas Alva Edison, Pedro La Cascabela, dann wissen Sie, dass ich mir in Santa Fe eine Original-Western-Kluft zugelegt hatte. 6-schüssiger Colt, Lasso, Stetson, Beinschützer, Cowboy-Stiefel und so weiter. Für unseren Ritt hatte ich mich damit ausstaffiert und das passte dem Professor nicht. Aber weil ich mir nichts sagen ließ, sagte er schließlich auch nichts mehr. Bent und Laramie sagten sowieso nicht viel, und so ritten wir schweigend über die morgendliche Prärie, bis wir nach einer guten Stunde an eine Kette steiler Felsen kamen. Hier hielten wir vor einer Blockhütte und einem großen Loch in der Erde. Hallo, Chefin! Wir sind wieder da! Wo stecken Sie, Chefin? Miss Gilmore! Scheint einen gesegneten Schlaf zu haben, die Dame. Ja, sehr richtig, Fremder. Sie wird gar nicht mehr aufwachen. Weil sie nämlich tot ist. Mausetot. Ja, hier liegt sie, hier im Loch. In der Tat. Sie ist tot. Ermordet. Erschossen. Mit Pfeilen. Indianerpfeilen, Partner. Shoshone-Pfeilen. Mein Gott, die spickten Pfeilen wie ein Stachelschwein. Hedge, ich ersuche Sie dringend, sich einer pietätvolleren Ausdrucksweise zu befleißigen. Okay, Professor. Wie der heilige Sebastian. Wäre Ihnen das recht? Die Staatsgewalt muss informiert werden. Sie, Bent, oder sind Sie Laramie? Ja, naja, wie auch immer. Reiten Sie zurück nach Shinbone. Holen Sie die Polizei. Nicht nötig, Professor. Haben Sie vergessen, Sie sind doch von Präsident Roosevelt persönlich zum US-Marshal ernannt worden und ich bin Ihr Deputy. Die Polizei sind wir. Sie irren, mein lieber Hedge. Die uns temporär verliehene Würde gilt lediglich im Territorium New Mexico. Da wir uns jetzt jedoch im Staate Wyoming befinden, sind wir verpflichtet, den zuständigen Beamten des County hinzuzuziehen. Sheriff, ja. In Shinbone. Eben diesen. Holen Sie ihn. Laramie, oder was, Bent, ritt los. Sein Partner machte es sich unter einem Busch gemütlich und hielt ein Vormittagsschläfchen. Ich übte ein bisschen mit meinem Lasso. Und Van Dusen? Der hatte kriminologisch zu tun. Er untersuchte die Leiche der unglücklichen Miss Gilmore, wanderte dann herum und starrte scheinbar geistesabwesend ins Leere. Sie kennen das ja. So vergingen 2 bis 3 Stunden. Dann ein leises Rumpeln in der Ferne, das lauter und lauter wurde. Eine schwarze Kutsche, gezogen von 2 mageren Mulis, rollte an, gefolgt von Bent bzw. Laramie. Das Ganze hielt und vom Bock sprang einer, den ich schon mal gesehen hatte. Gestern Abend beim Überfall war er der Wortführer gewesen. Er verbeugte sich, wobei er mit Schwung den schwarzen Zylinder zog. Gestatten Sie, dass ich mich vorstelle. Fargo. Charles M. Fargo. Besitzer des Grand Hotels Fargo, inklusive Saloon und Bar. Ferner Präsident des Fremdenverkehrsvereins Shinbone, Gemeindepastor sowie erwählter Friedensrichter für Stadt und County Shinbone. Und last not least, Bestattungsunternehmer. Als welcher ich mich Ihnen nebst Ihren werten Angehörigen wärmstens empfehle. Bei dem schnauzbärtigen Gentleman, den Sie meiner Kutsche entsteigen sehen, handelt es sich um keinen geringeren als Sheriff Burp, den Schrecken der Gesetzlosen. Sie reden zu viel, Charlie. Wo ist die Leiche? Da drüben, Sheriff. Im Loch. Okay, Boys. Sehen wir uns die Geschichte mal an. Mein 2. Passagier ist unser guter Doc Holliday. Einziger Mediziner in und um Shinbone und als solcher natürlich auch Polizei- und Amtsarzt. Doc Holliday? Sind Sie verwandt mit dem Doc Holliday, dem berühmten Revolverhelden? Dem von der Schießerei am OK Corral? Mein Vater. Kommen Sie rüber, Doc. Tun Sie was. Dafür werden Sie schließlich bezahlt. Bin schon da, Sheriff. Bis später, Leute. Wir Bürger von Shinbone sind sehr stolz auf unseren Doc. Ein echtes, authentisches Überbleibsel des alten Westens. Eine Reliquie sozusagen. Und unter uns eine Attraktion ohnegleichen. Wenn das mit dem Tourismus erstmal so richtig läuft. Vor einem Jahr ist er Charlie, zu uns gekommen, aus Kalifornien. Und Charlie Fargo, bringen Sie den Sarg. Wir sind soweit. Anscheinend waren Sheriff Burp und seine Mann von der ganz schnellen Truppe. Im Nullkommanix hatten sie Opfer und Tatort untersucht, die Leiche in den Sarg gelegt und den Sarg in der Kutsche verstaut. Wozu lange für Sie Matenten? Die Sache ist klar. Sonnenklar. Wie Kloßbrühe. Meinen Sie, Sheriff? Was heißt meinen? Ich weiß. Einfacher Fall. Eindeutige Beweislage. Was, Doc? Ja, denke ich auch, Sheriff. Ein Indianer, ein Shoshone aus dem Reservat, hat insgesamt 17 Pfeile auf Miss Gilmore abgeschossen und sie dadurch umgebracht. Und wir wissen auch, welcher Shoshone. Der Häuptling. Spitting Bull heißt er. Und woher wissen wir das? Weil wir seinen Bogen gefunden haben, nicht weit von der Leiche. Auf der Flucht verloren. Gestern hat er ihn noch gehabt. Ich hab ihn damit gesehen. Wir waren ja zusammen am Zug. Leicht zu erkennen an den 2 Büffelhörnern, oben und unten. Die hat nur der Häuptling an seinem Bogen. Na bitte, die Sache ist klar. Häuptling Spitting Bull ist der Mörder. An Ihrer Stelle wäre ich da nicht so sicher, Sheriff. Gestatten Sie mir... Ich gestatte gar nichts. Was mischen Sie sich in meine Untersuchung ein? Wer sind Sie überhaupt? Das war das Stichwort für Hutchinson Hedge, Begleiter und Chronist des großen Amateurkriminologen. Ich klärte Sheriff Burb auf. Aber das stimmte den alten Knurrhahn auch nicht viel freundlicher. Well, Prof, drüben an der Ostküste sind Sie vielleicht ein großes Tier, aber nicht hier bei uns im Westen. Der Westen ist anders, Fremder. Der Westen hat sein eigenes Gesetz. Und mit Indianern kennen wir uns aus, Prof. Besser als Sie. In der Tat, Sheriff? Dann sind Sie zweifelsohne in der Lage, uns darüber zu informieren, aus welchem Grunde der Shoshonen-Häuptling Spitting Bull Miss Gilmore getötet haben soll. Aber klar, Prof. Aus Aberglauben. Wegen dieser Dinosaurier, oder wie die Viecher heißen, die Miss Gilmore hier ausbuddeln wollte. Die blöden Rothäute glauben, die Knochen stammen von Riesenschlangen, die ihr großer Manitou mit dem Blitz erschlagen hat. Und deshalb machen sie einen großen Bogen drumherum. Und sie haben auch was dagegen, wenn sich Weiße mit den Knochen abgeben. Doc, erzählen Sie dem Prof, was Ihnen passiert ist. Der Sheriff hat recht, Professor. Wissen Sie, ich interessiere mich auch ein bisschen für Dinosaurier. Als Amateur natürlich. Als ich noch in Kalifornien war, habe ich mal ein ganzes Megatherium ausgegraben. Und wenn ich Zeit habe, reite ich auch hier durch die Berge und halte Ausschau nach Fundstellen. Spitting Bull hat gefragt, was ich suche. Ich habe es ihm erzählt und er hat mich bedroht. Ich soll die Finger davon lassen, sonst ginge es mir schlecht. Sheriff, da kommen Reiter. Genau auf uns zu. Indianer? Keine Indianer. Ein Weißer. Ein dicker Mensch mit Kneife, der in einem städtischen Anzug steckte, wie Van Dusen ihn trug, und auf seinem Gaul keine gute Figur machte. Vielleicht stieg er deshalb so schnell ab, dass er sich dabei in den Sand setzte. Gerade gehört, Sheriff. Kollegin Gilmore ist tot. Traurige Sache. Verlust für die Wissenschaft. Apropos, dadurch ist doch die Grabungskonzession für diese Stelle frei. Ich melde mich dafür an. Können Sie haben, Fremder. Nicht so schnell, Sheriff. Vielleicht gibt's noch mehr Interessenten. Einen Augenblick, meine Herren. Oh, Professor Van Dusen. Dr. Douglas, wenn ich nicht irre. Zu dienen. Paläontologe am Carnegie-Museum zu Philadelphia. Und als solcher Miss Gilmores Konkurrent bei der Suche nach Dinosauriern. Ich nehme an, Sheriff, dass die Konzession Miss Gilmore nicht als Privatperson, sondern als der Repräsentantin des amerikanischen Museums erteilt wurde. Da nun dieses Museum mit meiner Universität eng verbunden ist, werde ich in höchsteigener Person die Verantwortung dafür übernehmen, dass das von Miss Gilmore begonnene Werk erfolgreich durchgeführt wird. Aber, Professor, hören Sie, Sheriff... Okay, das klären wir später. Jetzt haben wir was Wichtigeres zu tun. Eine Truppe von Hilfs-Sheriffs zusammenstellen, zum Reservat reiten, Spitting Bull festnehmen. In die Kutsche, auf die Pferde! Alles zurück nach Shinbone! Alles bis auf Van Dusen und Hedge. Der Professor wollte sich nochmal in Ruhe an der Grabungsstelle umsehen. Und das tat er dann auch, gründlich und ausgiebig. Erst beklopfte er die Felsen mit einem Hämmerchen, dann stieg er runter ins Loch und kratzte in der Erde. Hochinteressant. Das Skelett einer bislang unbekannten Coelurosaurus-Art. Und hier? Das dürfte der Wirbel eines Diplodocus sein. Hedge! Professor! Kommen Sie! Bringen Sie Hacke und Spaten mit! Wenn Sie Wert darauf legen, Professor. Obwohl ich mir nicht vorstellen kann, dass es zur Aufklärung des Falls beiträgt, wenn Sie hier klopfen und buddeln. Zwei Korrekturen, mein lieber Hedge. Erstens, nicht ich werde buddeln, wie Sie sich auszudrücken belieben, sondern Sie, Hedge. Zweitens, der Mordfall Gilmore ist bereits aufgeklärt. Wenn Sie das sagen, Professor und Sheriff Burb... Diesmal war es ja auch nicht so schwer wie sonst. Dieser Indianerhäuptling, ist der... nicht der Täter. Nicht? Überlegen Sie, mein lieber Hedge. Zählen Sie, Sie wissen es, 2 und 2 zusammen. Aus 16 der 17 Pfeilwunden, welche Miss Gilmores Leiche aufwies, ist nur sehr wenig bzw. überhaupt kein Blut ausgetreten. Was bedeutet... Miss Gilmore war schon tot, als sie von den 16 Pfeilen getroffen wurde. Ausgezeichnet, mein lieber Hedge. Offensichtlich haben Sie in den vergangenen Jahren doch ab und zu ein wenig Acht gegeben. Aha. Das geht mir runter wie Öl, Professor. Dann können Sie mir fraglos auch verraten, weshalb im Gegensatz zu den übrigen 16 die 17. Pfeilwunde, die Wunde über dem Herzen, einen erheblichen Blutverlust zur Folge hatte. Klar kann ich das, Professor. Das war die erste Wunde, die Wunde, die den Tod verursacht hat. Falsch. Da der Pfeil, wie übrigens auch die anderen 16, nur circa einen Zentimeter tief in den Körper eingedrungen ist, kann er auf gar keinen Fall zum Tode von Miss Gilmore geführt haben. Tja, Professor, dann weiß ich wirklich nicht. Aber ich, mein lieber Hedge, dank der soeben geschilderten Tatsachen kenne ich den Namen des Mörders. Und ich kenne auch sein Motiv. Meine kurze geologische Inspektion der Umgebung hat es mir enthüllt. Naja, wenn Sie sowieso schon alles wissen, Professor, wozu dann noch die Buddelei? Weil es wichtigere Dinge auf der Welt gibt als die Kriminologie, mein lieber Hedge. Die Wissenschaften nämlich. Genauer, die Paläontologie. Ach. Es gilt, Miss Gilmores Tun fortzusetzen. Ja. Fortzusetzen und zu krönen. Munter, munter, mein lieber Hedge, graben Sie. Bis wir Besuch bekamen. Die Herren Bent und Laramie mit einem schönen Gruß von Sheriff Burb. Und sie sollen beide morgen nach Shinbone kommen. Als Zeugen zur Verhandlung. Im Saloon um 10. Wir sind auch in der Jury. Mein Partner und ich. Und Doc Holliday auch. Und geschenkt. Und wer ist der Richter? Charlie Fargo. Wer denn sonst? Und Sheriff Burb macht den Staatsanwalt. Also das war's. So lang, Fremde. Moment, Moment. Gibt's denn keinen Verteidiger? Verteidiger? Sowas brauchen wir nicht. Der Fall ist doch klar. Ja, die Rothaut wird verurteilt. Und aufgehängt. So lang. Erwarten Sie. Ich werde mich mit Ihnen nach Shinbone begeben, um die Verteidigung von Häuptling Spitting Bull zu übernehmen. Und dabei wird sich ergeben, dass der Fall anders liegt, als Sie, Sheriff Burb und ganz Shinbone annehmen. Sie betrifft, mein lieber Hedge, ja? Sie werden hier bleiben und weitergraben. Oh. Sie werden nicht aufhören zu graben, bis alle fossilen Knochen, welche aus der Erde ragen, ans Tageslicht befördert sind. Vollständig, wenn ich bitten darf. Und unbeschädigt. Unbeschädigt. Ne? Nach der Bergung dieser paläontologischen Schätze werden Sie sich morgen Vormittag in Shinbone einstellen und an der sogenannten Gerichtsverhandlung teilnehmen. Leben Sie bis dahin wohl, mein lieber Hedge. Ja. Während ich im Schweiße meines Angesichts Saurierknochen aus der Erde wühlte, hungrig und müde und schlecht gelaunt, unterhielt sich Van Dusen im Gefängnis von Shinbone mit seinem Mandanten. Rufen Sie, wenn Sie fertig sind, Prof. Ich lasse Sie dann raus. Uff. Was will unbekanntes Bleichgesicht vom großes Häuptling der Shoshone? Ich bin Professor Van Dusen. Uff. Ich habe Ihre Verteidigung übernommen, Häuptling. Uff, uff. Ich weiß nämlich, dass Sie unschuldig sind. Da fällt mir aber ein Stein vom Herzen, Professor. Ich habe von Ihnen gehört. Wenn sich ein so bedeutender Amateurkriminologe für mich einsetzt, bin ich schon so gut wie frei. Ich danke Ihnen. Sie setzen mich in Erstaunen, Häuptling. Weil ich mich fließend in Ihrer Sprache auszudrücken verstehe? Sehen Sie, Professor, die meisten Weißen erwarten von einem Indianer, dass er ein kurioses Kauderwelsch von sich gibt. Dass er ständig Uff sagt und Hau. Und ich tue ihm den Gefallen, schon im eigenen Interesse. Häuptlinge reden mit gespaltener Zunge. Ja, so ist es, Professor. Aber bei Ihnen brauche ich meine Fähigkeiten ja nicht zu verbergen. Dann ist wohl auch nicht anzunehmen, dass Sie paläontologischen Forschungen mit abergläubischen Vorurteilen gegenüberstehen. Keineswegs, Professor, im Gegenteil. Ich habe meinem Stamm befohlen, die Grabung nicht zu stören, auch wenn sie uns mit der Zeit ein wenig lästig geworden sind. Immerhin haben gleich 3 Personen in der Nähe des Reservats nach Dinosauriern gesucht. Miss Gilmore, Dr. Douglas und Doc Holliday. Richtig. Demnach bleiben vom Belastungsmaterial gegen Sie lediglich Ihr Bogen und Ihre Pfeile. Die sind mir gestohlen worden, Professor. Gestern Abend, nach der Show an der Eisenbahn. Ach. Berichten Sie, Häuptling. Ich bin zurückgeblieben, um mit dem Fremdenverkehrsverein, das heißt mit Fargo, Holliday und Barb und ein paar anderen über eine Honorarerhöhung für die Überfälle zu verhandeln. Das dauerte etwa eine halbe Stunde. Dann bin ich meinem Krieger nachgeritten, Richtung Reservat. Unterwegs habe ich Rast gemacht und dabei bin ich wohl eingenickt. Jedenfalls, als ich aufwachte, waren Pfeile und Bogen verschwunden. Wann war das, Häuptling? Gegen 8 Uhr abends, Professor. Miss Gilmores Tod ist etwa eine Stunde später eingetreten. Es passt alles zusammen. Am nächsten Vormittag hatte sich ganz Shinbone im Saloon des Grand Hotel Fargo versammelt. Es herrschte der übliche Trubel, nur geschossen wurde nicht. Auf Anordnung des Gerichts waren die Revolver beim Sheriff abgegeben worden. Aber Bier und Whisky flossen in Strömen, bis Richter Fargo mit seinem Hammer auf den Tresen klopfte, der den Tisch des Hohen Gerichtes darstellte. Ruhe! Ruhe! Verdammt nochmal! So, hiermit erkläre ich die Bar für geschlossen. Und die Verhandlung für eröffnet. Sheriff, führen Sie den Angeklagten vor die Schranken des Hohen Gerichts. Wird gemacht! Hier ist er. Treten Sie zurück, Sheriff. Ja. Angeklagter, wie heißt du? Mich, Spitting Bull. Beruf? Großes Häuptling der Shoshone. Anschrift. Wozu die Umstände, Charlie? Der Kerl kommt an den nächsten Baum und fertig. Keine Sorge, Ruhe, Ruhe. Ruhe. Der Rote wird gehängt, aber erst nach der Verhandlung. So steht's im Gesetzbuch. Das sollten Sie als Obmann der Jury wissen. Und noch was, Doc. Das heißt nicht Charlie, es heißt Euer Ehren. Okay? Okay, Charlie, machen Sie weiter. Also, Häuptling Spitting Bull. Du wirst angeklagt des Mordes an Gwendolyn Gilmore. Bist du schuldig oder nicht schuldig? Mich unschuldig. Er lügt! Verurteilen Sie ihn, Charlie! Ruhe, Ruhe, Ruhe! Sagen Sie mal, Professor, wollen Sie nicht Einspruch erheben? Mein lieber Hedge, lassen Sie mich die Verteidigung nach eigenem Gutdünken durchführen. Haben Sie wirklich vor, in diesem hinterwäldlerischen Gerichtsspektakel mitzuspielen? Sie, Professor Dr. Augustus van Dusen? Es geht um ein Menschenleben, mein lieber Hedge. Und was noch wichtiger ist, es gilt, der Wahrheit zum Siege zu verhelfen. Stören Sie mich nicht dabei. Ruhe! Ich hab's Ihnen schon mal gesagt, Doc, der Richter wird mit euer Ehren angeredet. Wegen Missachtung des Gerichts verurteile ich Sie hiermit zu einer Lokalrunde. Aber erst nach der Verhandlung. Die Bar bleibt geschlossen. Hochverehrtes Publikum, ich wollte sagen, Gentlemen von der Jury, wir schreiten jetzt zur Vernehmung der Zeugen. Meine Wenigkeit, Bent und Laramie mussten aussagen, wo, wann und wie wir die Leiche entdeckt hatten. Dann war Sheriff Burb an der Reihe und nach ihm Doc Holliday, der sich als Amtsarzt zur Todesursache äußerte. Fallschüsse, ganz eindeutig. Sie haben es doch selber gesehen, Charles, euer Ehren. Danke, Doc. Setzen Sie sich wieder zur Jury. Damit ist die Zeugenvernehmung beendet. Wenn nicht etwa der Herr Verteidiger. Die Verteidigung verzichtet, Euer Ehren, vorläufig. Umso besser. Der nächste Punkt wäre dann Plädoyer des Staatsanwalts. Ihr Auftritt, Herr Sheriff. Keine Angst, Leute, ich mach's kurz. Ah. Wozu soll ich noch lange Reden schwingen? Die Sache ist klar. Die Rothaut ist ein Mörder und wird dafür hängen. Ruhe! Ruhe! Ruhe! Noch einen Augenblick Geduld, liebe Gemeinde. Anstandshalber müssen wir auch den Verteidiger was sagen lassen. Alsdann, Professor, nehmen Sie sich ein Beispiel am Sheriff, fassen Sie sich kurz, damit wir die Bar bald wieder aufmachen können. Ja. Hohes Gericht, Euer Ehren, Herr Staatsanwalt, meine Herren Geschworenen, Miss Gilmore ist tot, so viel steht fest. Fest steht ebenfalls, dass sie ermordet wurde. Sie wurde erschossen. Nicht jedoch, wie es bei oberflächlicher Betrachtung den Anschein hatte, mittels Pfeil und Bogen. Miss Gilmore starb durch das Geschoss einer modernen Feuerwaffe, vermutlich eines Colt Peacemaker, wie er hierorts von vielen Personen getragen wird. Klar, Professor, das ist Tradition bei uns im Westen. Aber wie kommen Sie darauf, dass Miss Gilmore mit einem Revolver erschossen worden ist? Sie haben doch die Leiche gesehen, gespickt mit Indianerpfeilen. Eine bewusste Täuschung, Euer Ehren. Was Sie nicht sagen, das müssen Sie uns schon beweisen. Mit Vergnügen. Sofern Euer Ehren mir gestatten, dass ich als Sachverständiger, quasi als mein eigener Zeuge, dazu aussage. Tja, also, im Gesetzbuch steht davon nichts. Aber wir sind hier ja nicht so förmlich. Das habe ich bemerkt, Euer Ehren. Also sagen Sie aus, Professor, wenn es nur nicht lange dauert. Wir sind alle schon ganz trocken im Hals. Danke, danke, Euer Ehren. Miss Gilmores Leiche wies 17 Wunden auf. Pfeilwunden. Sagen wir, Wunden, in denen Pfeile steckten. Aus 16 dieser Wunden ist kein Blut ausgetreten. Das heißt, sie wurden dem Opfer erst nach dem Tode zugefügt. Bleibt die 17., die tödliche Wunde über dem Herzen, welche einen erheblichen Blutverlust zur Folge hatte. Diese Wunde, ein medizinisch geschultes Auge vermag das ohne weiteres festzustellen, ist der Kanal eines Geschosses, Kaliber 9 mm. Ruhe! Ruhe! Aber der Pfeil, Professor! Wurde erst später oberflächlich in den Schusskanal praktiziert. Ich fasse zusammen. Der Mörder erschoss Miss Gilmore mit seinem Revolver durch einen gut gezielten Schuss ins Herz. Sodann steckte er einen Pfeil in die Todeswunde, worauf er, um die Täuschung vollständig zu machen, weitere 16 Pfeile in Miss Gilmores Körper stach. Diese Pfeile, wie auch den Bogen, welchen er neben die Leiche legte, hatte der Mörder etwa eine Stunde vor der Tat Häuptling Spitting Bull entwendet, um durch sein von mir skizziertes Vorgehen den Verdacht auf diesen zu lenken. Fazit: Der Häuptling ist nicht der Mörder. Ich beantrage, ihn freizustellen. Sie haben mich überzeugt, Professor, aber Freispruch und aus, so einfach geht das nicht. Miss Gilmore war sehr beliebt bei uns und die Leute wollen einen Mörder hängen sehen. Irgendeinen Mörder. Ruhe! Wie ich sehe, befindet sich Dr. Douglas unter den Zuschauern. Sheriff Burp, nehmen Sie ihn fest, führen Sie ihn vor. Dr. Douglas protestierte und beteuerte seine Unschuld, aber das half ihm nichts. Er wurde vor Gericht, sprich an den Tresen, gestellt, wo sich der Professor gleich seiner annahm. Wer ist der Mörder? Dr. Douglas? Paläontologe, Mitarbeiter des Carnegie-Museums? Hat er seine Kollegin und Konkurrentin getötet? In der Tat, einiges scheint gegen ihn zu sprechen. Vor allem das Faktum, dass er sich interessiert, ja begierig zeigte, Miss Gilmores aussichtsreiche Fundstätte zu übernehmen. Dennoch ist Dr. Douglas nicht der Mörder. Abgesehen davon, dass er wohl kaum mit einer Feuerwaffe umzugehen versteht. Reiten kann er ja auch nicht. Der wirkliche Mörder hat durch die Ausführung der Tat seinen Modus operandi eine deutlich lesbare Visitenkarte hinterlassen. Und darauf steht nicht Dr. Douglas, sondern ein anderer Name. Welcher Name? Verdammt nochmal. Spannen Sie uns nicht auf die Folter, Professor. Ich bitte das Hohe Gericht noch um ein wenig Geduld. Lassen Sie mich, bevor ich den Namen preisgebe, einige Ausführungen über das Motiv des Täters machen. Es lag mir, nachdem ich Tatort und Umgebung einer kurzen Inspektion unterzogen hatte, ebenso deutlich vor Augen wie sein Name. In und an der Grabungsstelle zeigte sich... Ein Haufen alter Knochen. Zweifellos, euer Herren. Es zeigte sich jedoch noch etwas anderes. Ich meine, Ölschiefer. Ein breiter Streifen dieses interessanten Minerals zog sich von der Saurierfundstelle weit in die Felsenkette hinein. Das heißt, ins Shoshonenreservat. So ist es, euer Ehren. Der Täter hat Miss Gilmour getötet, um sich die durch den Ölschiefer indizierten reichen Erdölvorkommen anzueignen. Er plante später, die Grabungskonzession der Toten zu übernehmen. Und was die Vorkommen im Reservat betraf... Darum hat er den Häuptling belastet. Ganz recht, euer Ehren. Der Täter erwartete, die durch den Verlust ihres Häuptlings verunsicherten Indianer mit Leichtigkeit zur Abtretung eines Teils ihrer Ländereien bewegen zu können. Himmeldonnerwetter, wer ist denn nun der Mörder? Nur eine einzige Person kommt für die Tat in Frage. Eine Person, die sich wie Miss Gilmour und Dr. Douglas mit der Suche nach Dinosauriern beschäftigte. So behauptete sie wenigstens. Da aber diese Person das Megatherium, ein tertiäres Großsäugetier für einen Dinosaurier, also ein Großreptil aus dem Erdmittelalter, hält, ein Fehler, wie er keinem Paläontologen und sei er auch nur Amateur je unterlaufen würde, ist sie gewiss auf der Suche. Jedoch keinesfalls nach Dinosauriern, vielmehr nach etwas anderem. Erdöl, möglicherweise. Und die Möglichkeit wird zur Gewissheit, wenn wir uns vergegenwärtigen, dass besagte Person vor nicht allzu langer Zeit Kalifornien verlassen hat. Jenen Staat der USA, in welchem der Standard Oil Trust des Mr. Rockefeller das Monopol für Erdölförderung innehat. Eben diese Person, Hohes Gericht, ist es auch, welche sich, wie bereits angedeutet, durch die Komplexität der Tat, durch ihre vermeintliche Raffinesse im Auslegen falscher Spuren, selbst ans Messer bzw. in die Schlinge geliefert hat. Denn schon bei flüchtiger Betrachtung hätte jedem Polizeiarzt der wahre Tatbestand klar sein müssen. Dennoch fühlte der Mörder sich vor Entdeckung sicher. Und wie Sie mit eigenen Ohren gehört haben, hat der zuständige Amts- und Polizeiarzt in der Tat eine unzutreffende Todesursache angegeben. Warum? Darauf gibt es nur eine Antwort. Der Amts- und Polizeiarzt selbst ist der Mörder. Hohes Gericht, verurteilen Sie wegen Mordes an Miss Gilmour, Doktor, genannt Doc Holliday. Ruhe! Ruhe! Ruhe! Sheriff! Verhaften Sie Doc Holliday! Keine Bewegung, Sheriff! Und auch alle anderen verhalten sich ganz, ganz ruhig. Wie ihr seht, habe ich meinen Revolver nicht abgegeben. Eine Vorsichtsmaßnahme. Ich habe nämlich was gegen das aufgehängt werden. Und darum werde ich mich jetzt empfehlen und Professor Van Dusen kommt mit. Als Geisel. Wenn jemand versucht, mich zu hindern, muss der Professor dran glauben. Aus dem Weg! Doc Holliday stand hinter Van Dusen und drückte ihm die Revolvermündung ins Kreuz. Es war ganz still geworden. Niemand wagte einzugreifen. Alle starrten auf den entlarvten Mörder und auf den Mann, der ihn auf so geniale Weise überführt hatte und nun seiner Rache ausgeliefert schien. Keiner achtete auf Häuptling Spitting Bull, außer mir. Ich sah, wie er vorsichtig nach Bogen und Pfeilen griff, die als Beweisstücke auf dem Tresen lagen. Er legte einen Pfeil ein, spannte den Bogen, zielte und schoss. Doc Holliday brach zusammen mit einer Pfeilwunde, einer echten diesmal, in der linken Brust. Er ist tot. Ein Jammer. Wir hätten ihn so gern aufgehängt. Da kann man nichts machen. Ladies and Gentlemen, hiermit ist die Verhandlung beendet. Leider ohne Urteil. Die Hinrichtung müssen wir uns auch verkneifen. Aber trösten Sie sich! Ladies and Gentlemen, denken Sie an die glorreiche Zukunft, die vor Schindelbohn vor uns allen liegt. Bei uns gibt es Erdöl. Ja. Wo sich heute dürre Prärien und kahle Felsen erstrecken, werden sich morgen Bohrtürme erheben. Ja. Das Petroleum wird sprudeln, der Dollar wird rollen. Wir werden Millionäre. Ja. Der eine oder andere von uns Hoch das Erdöl! Hoch die Zukunft! Hoch der Fortschritt! Die Bar ist geöffnet! Mein lieber Hitch, kommen Sie, wir wollen gehen. Wohin, Professor? An die frische Luft, mein lieber Hitch. In die Wildnis, zu den Dinosauriern. Die Geschichte hatte ein Nachspiel. Ein halbes Jahr später, im Amerikanischen Museum New York, genauer im neuen Sauriersaal mit unseren Mitbringseln aus dem Wilden Westen. Zwischen den großen und kleinen Dinosaurier-Skeletten wandelten drei Gestalten. Professor Van Dusen, meine Wenigkeit, und Professor Osborn, der Direktor des Museums. Einen der hier aufgestellten Dinosaurier werden wir natürlich nach Ihnen benennen. Sehr freundlich, Kollege Osborn. Und an welchen dachten Sie? An diesen interessanten Kleinsaurier, Celurosaurus van Duseni. Wie finden Sie das? Nicht schlecht, aber Celurosaurus gilmori klingt besser. Und es wäre auch korrekt. Schließlich hat die verewigte Miss Gilmour dieses Reptil entdeckt und mit seiner Ausgrabung begonnen. Gilmour, Kollege van Dusen. Wenn Sie schon einen der Dinosaurier aus der Fundstätte bei Shinbon, welche sich nunmehr bedauerlicherweise im Besitz der Standard Oil befindet, nach meiner Person zu benennen wünschen, so schlage ich diesen Diplodocus vor. Wenn Sie meinen, Kollege van Dusen? Ich meine, Kollege Osborn. Und so steht es denn noch heute mitten im Saal, bewundert von allen Besuchern das Prunkstück des Museums, das 20 Meter lange Skelett des gigantischen Diplodocus van Duseni. Manchmal denke ich so bei mir, es sollte eigentlich nach seinem tatsächlichen Ausgräber heißen, Diplodocus Hatchi. Aber laut sage ich das vorsichtshalber nicht. Michael Kose suchte heute für uns einen Dinosaurier für Professor van Dusen. Friedrich W. Bauschulte sprach die Denkmaschine. Sein treuer Chronist und Begleiter Hutchinson Hatch war wie immer Klaus Herm. In weiteren Rollen hörten Sie Max Volkert Martens, Helmut Kraus, Gerd Duvner, Herbert Weißbach, Heinz Rabe, Erik Fessen, Helmut Ahner, Gregor Melikian, Erwin Schastock, Sibylle Kuhne, Bernd Kummer sowie Georg und Markus Joachim Fett. Wir danken folgenden Mitgliedern des Van Dusen Fanclubs für ihre freundliche Mitwirkung: Christian Erik Butzke, Stefan Fritz, Hilmar Breitkopf, Andreas Krause, Robert Luding, Jörg Luno, Dietmar Gramsch, Rolf Angerhöfer, Wolfgang Kind, Carsten Müncheberg, Monier Grundmann. Ton und Schnitt Ingeborg Görgner und Georg Fett. Regieassistenz Sylvia Rauer. Regie Rainer Klute. Hier spricht Augustus van Dusen.